Die Regierung Adolf Hitlers hat sich rückhaltlos für die Vorbereitung der Spiele eingesetzt und der Führer und Kanzler hat persönlich nicht nur die Schirmherrschaft über die Spiele übernommen, sondern auch durch seine Entscheidung über den Bau des Reichssportfeldes die Möglichkeit geschaffen, dass der äußere Rahmen der Olympischen Spiele so großartig und glanzvoll wird wie kaum zuvor. Das sportliche Programm der Spiele mit den Wettkämpfen in 19 verschiedenen Sportarten ist durch Hinzufügung von Polo, Basketball, Fußball, Kanufahren und Handball umfangreicher als das von Los Angeles. Insgesamt sind es annähernd 120 Wettkämpfe, die abgehalten werden, und zwar sowohl Einzel- wie Mannschaftswettkämpfe, zum größten Teil für Männer, zum kleineren für Frauen. Der Plan der Verteilung der Wettkämpfe auf die Festtage vom 1. bis 16. August 1936 ist bis in jede Einzelheit ausgearbeitet, vom Internationalen Olympischen Komitee und den zuständigen internationalen Sportverbänden, deren Wünsche für die Aufstellung maßgebend waren, genehmigt und den Sportverbänden der ganzen Welt bekannt gemacht worden. 50 Nationen haben die Entsendung einer Mannschaft angekündigt. Wir erwarten annähernd 5000 Wettkämpfer. Wenn aber das geistige und künstlerische Leben zur Zeit und am Ort der Spiele ebenso stark pulst wie das sportliche, wenn sich die nur sportliche Veranstaltung ausweitet zu einem feierlichen und freudigen, international geselligen Ereignis, zu einem Fest, in dem alle die schönen Kräfte menschlicher Gesittung zum Ausdruck kommen, so geziemt es sich, derer zu gedenken, die uns als Vorbild eines solchen heiteren und edlen Festes gegeben haben, die alten Griechen. Hier ist der letzte Punkt, der die Olympischen Spiele von 1936 auszeichnen wird. Um die geistige Verbindung der modernen Olympischen Spiele mit der Sportkultur der alten Griechen zu versinnbildlichen, wird ein riesiger Fackelstaffellauf veranstaltet. Unter Beteiligung von rund 3000 Läufern durch 7 Länder hindurch wird binnen 12 Tagen von der Stätte der antiken Olympischen Spiele von Olympia zur Eröffnungsfeier in Berlin ein Feuerbrand herbeigeholt, mit dem alsdann das Feuer, das auf einem Kandelaber über dem Stadion brennen soll, entzündet wird. Das deutsche Volk sieht mit Spannung und Freude dem Augenblick entgegen, wo am 1. August 1936 die olympische Flamme auflodert, wo unter Salutschüssen die Flagge mit den 5 Ringen am Mast emporsteigt und sein Führer und Kanzler die Spiele für eröffnet erklärt. Mögen die Spiele, die damit beginnen und in denen die beste Sportjugend aller Völker zur Ehre ihres Vaterlandes und zum Ruhme des Sports um olympischen Lorbeer ringt, überall in der Welt als ein wahres Fest der ganzen Menschheit empfunden werden.